Erster König Adonizedek von Jerusalem hörte etwas. Josua hatte Egei erobert. Er tat mit Egei wie mit Jericho. Die Leute von Gibeon machten Frieden mit Israel. Sie blieben bei Israel wohnen. Zweiter, die Könige hatten große Angst. Gibeon war eine große Stadt. Sie war größer als Egei. Die Männer dort waren sehr stark. Dritter König Adonizedek von Jerusalem schickte Boten. Er schickte sie zu 5 Königen. Das waren die Könige von Hebron, Jarmut, Lachis und Eglon. Er sagte ihnen etwas. Vierter, er sagte, kommt und helft mir. Wir müssen Gibeon bekämpfen. Sie haben Frieden mit Josua gemacht. Fünfter, die 5 Könige der Amoriter kamen zusammen. Sie waren mit ihren Armeen da. Sie belagerten Gibeon. Sie begannen den Kampf. Sechster, die Leute von Gibeon schickten Boten zu Josua. Sie waren im Lager in Gilgal. Sie sagten, hilf uns schnell. Die Amoriterkönige kämpfen gegen uns. Siebter, Josua zog mit seiner ganzen Armee los. Alle starken Männer waren dabei. Sie kamen von Gilgal. Achter, Jahwe sprach zu Josua, hab keine Angst vor ihnen. Ich gebe sie dir. Keiner kann gegen dich gewinnen. Neunter, Josua ging die ganze Nacht von Gilgal. Er kam plötzlich zu den Feinden. Zehnter, Jahwe verwirrte die Feinde. Sie flohen vor Israel. Israel besiegte sie bei Gibeon. Sie verfolgten sie bis Beth Horon. Sie flohen weiter bis Azeka und Makeda. Elfter, die Feinde flohen von Beth Horon. Jahwe ließ große Steine vom Himmel fallen. Viele Feinde starben bis Azeka. Mehr starben durch die Steine als durch Israels Schwerter. Zwölfter, Josua sprach zu Jahwe. Jahwe gab die Amoriter an Israel. Josua sagte vor Israel, Sonne, bleib stehen über Gibeon. Mond, bleib stehen im Tal Ayalon. 13. Die Sonne blieb stehen. Der Mond blieb auch stehen. Das Volk besiegte seine Feinde. Die Sonne blieb fast einen ganzen Tag am Himmel. 14. So einen Tag gab es nie wieder. Jahwe hörte auf Josua. Jahwe selbst kämpfte für Israel. 15. Josua und ganz Israel gingen zurück. Sie gingen ins Lager nach Gilgal. 16. Die 5 Könige flohen. Sie versteckten sich in einer Höhle bei Makeda. 17. Jemand sagte Josua, die 5 Könige sind in der Höhle bei Makeda. 18. Josua befahl, rollt große Steine vor die Höhle. Stellt Männer davor. Sie sollen die Höhle bewachen. 19. Josua sagte, verfolgt die Feinde weiter. Tötet die letzten Männer. Lasst sie nicht in ihre Städte. Jahwe hat sie euch gegeben. 20. Josua und Israel besiegten die Feinde. Es war ein großer Sieg. Nur wenige Feinde flohen in feste Städte. 21. Alle Soldaten kamen sicher zurück. Sie kamen zu Josua ins Lager nach Makeda. Niemand wagte mehr, Israel anzugreifen. 22. Josua befahl, öffnet die Höhle. Bringt mir die 5 Könige heraus. 23. Sie taten es. Sie brachten die 5 Könige heraus. Es waren die Könige von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachis und Eglon. 24. Die Könige waren bei Josua. Josua rief alle Männer Israels. Er sagte zu den Heerführern, tretet auf die Hälse dieser Könige. 25. Josua sagte zu ihnen, habt keine Angst. Seid stark und mutig. Jahwe wird das mit allen euren Feinden tun. 26. Josua ließ die Könige töten. Er ließ sie an 5 Pfähle hängen. Sie hingen dort bis zum Abend. 27. Die Sonne ging unter. Josua befahl, die Könige abzunehmen. Sie warfen sie in die Höhle. Sie legten große Steine vor den Eingang. Die Steine sind noch heute dort. 28. Josua nahm Makeda an diesem Tag ein. Er kämpfte und eroberte die Stadt. Er tötete den König und alle Menschen. Niemand entkam. Er tat mit Makeda wie mit Jericho. 29. Josua und Israel zogen von Makeda. Sie gingen nach Libna. Sie kämpften gegen Libna. 30. Jahwe gab Libna und seinen König Israel. Sie eroberten die Stadt. Sie töteten alle Menschen. Niemand entkam. Sie taten mit Libna wie mit Jericho. 31. Josua und Israel zogen von Libna. Sie gingen nach Lachis. Sie belagerten die Stadt. Sie begannen den Kampf. 32. Jahwe gab Lachis an Israel. Sie nahmen die Stadt am nächsten Tag ein. Sie töteten alle Menschen. Sie taten mit Lachis wie mit Libna. 33. König Horam von Geser kam. Er wollte Lachis helfen. Josua besiegte ihn und seine Soldaten. Niemand entkam. 34. Josua und Israel zogen von Lachis. Sie gingen nach Eglon. Sie belagerten die Stadt. Sie begannen den Kampf. 35. Sie nahmen Eglon am selben Tag ein. Sie töteten alle Menschen. Sie taten mit Eglon wie mit Lachis. 36. Josua und Israel zogen von Eglon. Sie gingen nach Hebron. Sie begannen den Kampf. 37. Sie nahmen Hebron ein. Sie töteten den König. Sie zerstörten die Dörfer. Sie töteten alle Menschen. Niemand entkam. Sie taten mit Hebron wie mit Eglon. 38. Josua und Israel zogen nach Debir. Sie begannen den Kampf. 39. Josua nahm Debir ein. Er tötete den König und alle Menschen. Niemand entkam. Er tat mit Debir wie mit Hebron und Libna. 40. Josua eroberte das ganze Land. Er eroberte Berge und Täler. Er besiegte alle Könige. Er tötete alle Lebewesen. Jahwe, Israels Gott, hatte es befohlen. 41. Josua besiegte alle Leute. Sie wohnten von Kades Barnea bis Gaza. Er besiegte auch das Land Gosen bis Gibeon. 42. Josua nahm alle Könige und ihr Land ein. Er tat es schnell. Jahwe, Israels Gott, kämpfte für Israel. 43. Josua und ganz Israel gingen zurück. Sie gingen ins Lager nach Gilgal.